Erster die Götzen Bell und Nebo sind gefallen. Ihre Bilder liegen auf Tieren. Die Tiere tragen sie als schwere Last. Zweiter alle Götzen sind gefallen. Sie konnten die Last nicht retten. Sie selbst gingen in die Gefangenschaft. Dritter hört auf mich, ihr vom Haus Jakob und vom Rest Israels. Ich habe euch vom Mutterleib angetragen. Vierter ich bin derselbe, auch wenn ihr alt seid. Ich werde euch tragen, bis ihr grau seid. Ich habe euch getragen. Ich werde euch retten. Fünfter mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wem wollt ihr mich gleichstellen? Sechster sie nehmen Gold und Silber. Sie bezahlen einen Goldschmied. Er macht einen Gott daraus. Dann knien sie nieder und beten es an. Siebter sie tragen den Götzen auf der Schulter. Sie stellen ihn an seinen Platz. Er steht dort und bewegt sich nicht. Wenn jemand zu ihm schreit, antwortet er nicht. Er kann niemanden retten. Achter denkt daran und achtet darauf. Nehmt es euch zu Herzen, ihr, die ihr euch abgewendet habt. Neunter denkt an die alten Zeiten. Ich bin Gott und es gibt keinen anderen. Es gibt niemanden, der so ist wie ich. Zehnter ich sage von Anfang an, was passieren wird. Ich sage, was noch nicht geschehen ist. Mein Plan wird geschehen. Alles, was ich will, werde ich tun. Elfter ich rufe einen Raubvogel aus dem Osten. Ich rufe einen Mann aus einem fernen Land. Er wird meinen Plan ausführen. Was ich gesagt habe, wird geschehen. Was ich geplant habe, werde ich tun. Zwölfter hört auf mich, ihr sturen Leute. Ihr seid weit weg von dem, was richtig ist. Dreizehnter ich habe das Richtige nahe gebracht. Es ist nicht mehr fern. Meine Rettung kommt bald. Ich werde in Zion retten. Ich werde Israel meine Herrlichkeit zeigen.